Deutschlandfunk. Nachtradio. Herzlich willkommen zur zweiten Hälfte der Zukunfts- und Weltraumrevue im Soundcheck vom Deutschlandfunk. Am Mikrofon ist noch bis 3 Uhr Michael Frank. Spaceship Opening heißt dieser Song von der kanadischen Band Eric's Trip, zu finden auf dem dritten Album des Quartetts aus dem Jahr 1996. Purple Blue heißt es. Eric's Trip war 1996 Chris Thompson, Rick White, Mark Goodet und die Bassistin und Sängerin Julie Doron. 1996 löste sich die Band auf, hat aber seither immer mal wieder zu Reunion-Konzerten zusammengefunden. Da der Text von Spaceship Opening trotz weltweitem Netz nirgendwo zu finden ist und auch so akustisch nicht zu verstehen ist, bleibt mir bisher rätselhaft, ob es hier um ein Raumschiff geht, dessen Tür gerade aufgeht, oder um eine Art Raumschiff-Ouvertüre. Vielleicht ist es ja beides. Aus dem Jahr 1969 stammt der nächste Soundtrack eines Weltraumabenteuers. This is the planet Earth, our planet. It is a small planet wrapped in clouds, but for us it is a very important place. It is home. But supposing we look away from the Earth and travel in our imaginations across the vast starry stretches of outer space, then we can imagine other stars. Stranger stars by far than ever shone in our night sky. And planets, too. This calm, serene orb, sailing majestically among the myriad stars of the firmament. Perhaps this star, too, is home for somebody. Can we imagine the sort of people that might live on a star like this? Let us go very close. Let us look and listen very carefully, and perhaps we shall see and hear. 1969 wurde von der BBC die erste Episode einer neuen Fernsehserie für Kinder ausgestrahlt. Die Familie der Clangers lebt auf einem hohlen, kleinen Planeten, weit entfernt von der Erde, irgendwo im Universum. Sie sehen aus wie eine Mischung aus Maus und Ameisenbär, ihre rosa Farbe lässt aber auch an Schweine denken. Ihr Leben ist in der Regel friedlich und harmonisch, ab und zu fällt aber etwas Weltraummüll auf den Planeten, weshalb sie auch eine Art Rüstung tragen. Als Hauptnahrungsquellen der Clangers führt der Wikipedia-Eintrag eine Blue String Pudding an und eine Green Soup. Die Suppe wird vom Suppendrachen aus den vulkanischen Suppenquellen des Planeten besorgt. Die Figuren waren in liebevoller Arbeit handgemacht worden. Mittels Tricktechnik konnten sich die Figuren etwas ruckhaft bewegen. Eine herrliche Sache also. Die Musik stammt von Vernon Elliott, der sie auch selber mit einem kleinen Ensemble einspielte. Die Clangers kommunizieren nicht mittels Sprache, sondern durch diverse Pfeiflaute. 2001 wurden die Musikminiaturen von Vernon Elliott auf LP und CD wiederveröffentlicht. Just a sudden day. Das waren gleich vier musikalische Ansichtskarten aus der Zukunft und aus dem Weltall. Die ersten Tracks sind aus den 50er Jahren. Das Stück gerade wurde 1965 aufgenommen. Es war ein Ausschnitt aus dem Soundtrack zu dem japanischen Film Invasion of the Astro Monster. In diesem Film taucht plötzlich ein unbekannter Planet in unserem Sonnensystem auf. Seine Bewohner bemächtigen sich der mächtigen Monster, die auf der Erde leben, und benutzen sie als Vortrupp ihrer Invasionsverbände. Die Musik zu dem Film wurde von Akira Ifukube komponiert. 1998 wurde dieser Track zusammen mit etlichen anderen Godzilla-Tracks auf dem Label GNP Crescendo wieder veröffentlicht. Los ging die Reise in die Zukunftsvision der Vergangenheit mit Musik von Attilio Minio. Komponiert hatte er sie bereits 1951, veröffentlicht wurde sie erst 1962. Sie diente als Soundtrack zu Fahrten in einem Aufzug eines futuristisch designten Turms bei der Weltausstellung im Seattle. Bubblator hieß dieser besondere Aufzug. Attilio Minio hatte den Auftrag erhalten, für die Fahrt im Bubblator Musik mit Bezug zum Thema Weltraum zu komponieren. Die Besucher der Weltausstellung konnten 1962 eine Platte mit dieser Musik mitnehmen. Wieder veröffentlicht wurde sie dann erstmals 1997. Zu hören war aus dem Album von Attilio Minio das Stück Man Seeks Future. Danach gab es Rockabilly über Marsbewohner und deren Art Rock'n'Roll aus dem Jahr 1959. Die beiden Gebrüder Love, Billy und Freddie Love, spielten Flying Saucers Rock'n'Roll. Ausgedacht hatte sich den Song Ray Scott. Erstmals aufgenommen wurde er bereits 1957 von Billy Riley. All das verrät mir ein Spezialist auf einer YouTube-Seite zu dem Song. Die Version von den Love Brothers ist allerdings auch auf CD zu finden. 1997 erschien eine Sammel-CD mit lauter Rockabilly-Songs über UFOs, Marsianer und Raketen. Rocket Chip heißt die CD schlicht. Veröffentlicht wurde sie von dem Hamburger Label DJ. Nach den Love Brothers gab es schließlich Musik aus dem Soundtrack zu dem Film Forbidden Planet aus dem Jahr 1956. Die Musik gilt als erster rein elektronischer Soundtrack eines Films überhaupt. John Cage soll Lewis und Babe Barron davon überzeugt haben, dass dies nicht nur Electronic Tonalities waren, wie es auf dem Cover der LP heißt, sondern Musik. Der Begriff elektronische Tonalitäten war, so heißt es allerdings, sowieso der Not entsprungen. Die damals wohl recht einflussreiche Musikergewerkschaft in den USA stieß sich daran, dass Lewis Barron und seine Frau Babe keine Mitglieder waren. Glaubt man dem Wikipedia-Beitrag, so war dies auch der Grund, warum der Soundtrack weder in der Kategorie Musik noch in der Kategorie Spezialeffekte einen Oscar erhielt. Zu hören war aus dem Soundtrack zu Forbidden Planet die Imagination, wie sich antike Musik auf dem fremden Planeten angehört hat. Genauer gesagt, antike Musik einer humanoiden Spezies, die vor langer Zeit auf dem verbotenen Planeten gelebt hat, die Krells. Die Krells wurden dann in einer einzigen Nacht auf mysteriöse Weise ausgelöscht. Ancient Krell Music heißt der Song von Lewis und Babe Barron anno 1956. Hier ist noch einmal Eddie Jefferson, diesmal zusammen mit Louisiana Red, und der hat auch den Song komponiert. Er beschreibt hier unter anderem ein traumhaftes Treffen des ersten Bluesmusikers im Weltraum mit dem Chef der Marsbewohner. Schauplatz ist der Mars, und die Details ihrer Unterhaltung sind mehr als hörenswert. Der Marschef will wissen, was die denn da unten auf der Erde so alles treiben, bevor er sich eine teure Karte für einen Raketentrip dahin kauft. Raumfahrer Louisiana Red demonstriert ihm dann, wie gut das Soul Food der Südstaaten schmeckt. Er zieht eine der Spezialitäten dieser Küche aus der Tasche und kaut genüsslich darauf herum, auf einem Schweinsfuß. Dem armen Marsianer springen dabei fast die Augen aus dem Kopf. Ein Kulturschock sozusagen. Und das ist nur eine Episode. Red's New Dream, Louisiana Red und Eddie Jefferson, 1965. I jumped in my bed. I turned off my light. I dreamed I was up on the planet Mars just the other night. I had a conversation with the head Martian up there. He said, Red, as far as I know, the Earth ain't ain't nowhere I wanna know. What do you do down there? Yes, I wanna know if I should go. Should I pay out that rocket fare? I reached in my pocket and I pulled out a chitlin'. And the Martian stood there watching while old Red was steadily nibbling. You know his eyes popped open. Oughta heard him scream when I let him taste some pig feet and some collard greens. I said that's what I do down there. Yeah, that's what I do. And I came up here specially to bring a little soul to you. I told the Martian of how I could plant women on my farm and how they would grow tall and sweet and have a whole lot of charm. I told him that I got women that I ain't even planted yet. And if I knew that you would be here, I'd have brought you a bushel and a peck. What you do down there? That's what I do down there. And I'm gonna do the same thing up here. Martian looked at me and said, see them craters in them hills? They made out of things you call Louisiana red $100 bills. We plant them in the summer and dig them jokers up in the fall. Paste them together with Martian glue and then get rid of them all. That's what we do up here. I know you don't do it on earth. That's why I ask you, Louisiana Red, what would my trip to earth be worth? Then I told Mr. Martian about a man called Uncle Sam. He's coming up here soon, son, right where I am. He's gonna tax them craters, and he's gonna tax them hills, and he's gonna tax everything up here that you call a $100 bill. That's what he do down there. And he gonna do the same thing up here. I hope you know just what I mean. Told you all about it, folks. That's Red's new dream. Noch bis 3 Uhr gibt's hier im Soundcheck vom Deutschlandfunk musikalische Visionen von Zukunft und Weltraum. Gerade eben, das war Musik aus dem Jahr 1965. Ein Song von Louisiana Red. Gesungen hat ihn hier Eddie Jefferson. Wieder veröffentlicht wurde er 1993 zusammen mit 17 anderen Perlen auf der CD Eddie Jefferson, The Jazz Singer. Space Plugs ist der Titel der nächsten Exkursion. Ausgangspunkt ist hier ein Blick ins Weltall. Der Weltraum hat Finger und zupft an den Planeten, sodass eine Sonnensinfonie zu hören ist, obwohl es ganz still ist. Space Plugs, The Planets of the Universe – to play that silent solar symphony. Im zweiten Teil der ersten Strophe ist der Blick dann auf den Erzähler gerichtet. Ich gleite die Zeit hinab auf einem Pfad des Lichtes hin zu dem Akkord der Erde. In der zweiten Strophe wird klar, dass der Weg zur Erde mit einem Bewerbungsgespräch beginnt. Das kosmische Chamäleon hat die Seele, die sich bewirbt, geformt, und nachdem sie den Test bestanden hat, sucht man eine Maske aus, und all die Rollen, die die Seele spielen wird, werden bei der Geburt schon festgelegt. Strophe 3 lässt dann wieder den Erzähler, soll heißen, die ausgewählte Seele selber sprechen. Seltsame, laute Musik umgibt mich, die Planeten kreisen dazu langsam in ihrem Orbit, ihre Töne fallen auf mich herab. Die Kosmologie mit Sonnensinfonie und Neutöner Botschafter für die Erde erschien erstmals 1971 auf dem ersten Album von Arthur Browns Band Kingdom Come. Space plucks the planets of the universe to play that silent solar symphony, sliding down the time on a path of light towards the core of Earth is me. Surrounds me now as planets circle a slow solid round. Their notes cascade down upon me now as the finger stops its frets on my new sound. Worlds and we begin. Forces frame the scale of life. Planets dance in constant motion for the pattern for. Holds me bound. to be caught, trapped in time and sealed by thought. Das waren gleich zwei Stücke hintereinander vom Debütalbum von Arthur Browns Band Kingdom Come. Das Album heißt Galactic Zoodossia und erschien ursprünglich 1971. Zu hören waren daraus Space Plugs und Galactic Zoo. Ich fühle Luft von anderen Planeten, ist eine Zeile aus dem Gedicht Entrückung von Stefan George. Arnold Schönberg hat diesen Text in seinem zweiten Streichquartett von 1908 vertont. Schönberg sagte einmal dazu, in der Einleitung wurde versucht, die Befreiung von der Gravitation darzustellen, das Passieren durch die Wolken in zunehmend dünnere Luft, das Vergessen aller Sorgen des Erdenlebens. Soweit Arnold Schönberg zu seiner Vertonung des Gedichts Entrückung von Stefan George. Das Motiv Sehnsucht nach dem Weltall aus Leiden an der Erde ist also nicht nur Musikern der sogenannten Unterhaltungsmusik vorbehalten. Hier ist Musik aus dem Jahr 1986. British Summertime Ends nannte sich das Trio von ihrem zweiten Album Pop Out Eyes, jetzt Nine Unknown Uranian Moons. legs. Thank you. Das war gerade das Andromeda Mega Express Orchester mit einer Illustration zu den kleineren oder größeren Steinbrocken, die durchs Weltall fliegen. Asteroids heißt der Track, zu finden auf dem ersten Album des Andromeda Mega Express Orchestras. Alle Kompositionen der Platte stammen von dem Saxophonisten, Klarinettisten und Bandleader Daniel Glatzel. Takeoff heißt das Debütalbum des Orchesters. Es erschien sinnigerweise auf einem Label mit dem Namen Alien Transistor. 2009 war das. In diesem Jahr ist gerade das zweite Album des bemerkenswerten Ensembles erschienen. Vor diesem Großensemble gab es etwas Kammermusik von dem Trio British Summertime Ends. In diesem Stück werden 9 unbekannte Monde des Uranus porträtiert. Das Trio bestand aus lauter Multiinstrumentalisten: Clive Bell, Sylvia Hallett und Stuart Jones. 3 LPs veröffentlichten sie in den 80er Jahren als British Summertime Ends, 9 Unknown Uranian Moons ist von der LP Pop Out Eyes. Yeah, question is, do androids dream of electric sheep? Do androids dream of electric sheep? Electronic media creates reality. Electronic media creates your mind. Do androids dream of electronic sheep? This is Angel. This is Angel. We are the Android Sisters. Last night I watched the nightly news. Last night I watched the nightly news. Do you watch the nightly news? Do you watch it faithfully? Night after night after night. I watch it. I watch it. We watch the nightly news. But last night was different. Something happened. As I watched, I suddenly saw that my hands had become little hooves. My feet were little hooves. My nose was long. My nostrils were big. I had 2 furry ears. I was covered with wool. When I opened my mouth, out came ba ba. And the anchorman was saying blah blah. And I replied ba ba. And the anchor woman was saying blah blah. And I replied ba ba. Then I remembered. Electronic media creates reality. Electronic media creates your mind. Do you watch the nightly news? Do you watch it faithfully? Night after night after. When they go blah, blah, blah, do you go ba, ba, ba? And you have the nerve to ask us, do androids dream of electronic sheep? And so we reply, yes, we dream of electronic sheep. We dream of you. Knapp 2 Soundcheck-Stunden mit Musik zwischen Zukunft und Weltraum gehen so langsam zu Ende. Das war gerade noch einmal etwas prophetische Zivilisationskritik aus den 80er Jahren von den Android Sisters. Erfinder der Android Sisters, ihrer Texte und ihrer Musik sind Tom Lopez und Tim Clark. Electronic Sheep heißt diese Nummer. Ich sage an dieser Stelle schon mal vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Michael Frank. Bis zu den Deutschlandfunk-Nachrichten um 3 Uhr. Jetzt noch Gelegenheit, Georgina Brett beim Beobachten des Planeten Venus zuzuhören. Georgina Brett kreiert ihre Musik rein vokal, sie kommt ohne Worte aus, nachträgliches Editieren ihrer Exkursionen vermeidet sie. Ihre besondere Art Vokalmusik entsteht mit Hilfe von digitalen Loop-Programmen live. Hier ist Georgina Brett im Jahr 2011 contemplating the planet Venus.